Silvesterfeuerwerk in London. Die Stadt und das Vereinigte Königreich begrüßen das neue Jahr 2019. Es verspricht gleich im Januar politische Dramatik ohnegleichen. Wer will, kann die Weihnachtsansprache der Queen als Mahnung verstehen. Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human being is always a good first step. Behandelt euch mit Respekt, das ist immer ein guter Anfang. Ob Queen Elizabeth Gehör findet? Der Widerstand in den eigenen Reihen war zuletzt so groß, dass Premierministerin Theresa May am Tag vor der geplanten Abstimmung Mitte Dezember die Reißleine zog und das historische Votum über den Vertrag mit der EU verschob. Many members of this house are concerned that we need to take a decision soon. Am I right? Ich weiß, dass viele Abgeordnete endlich abstimmen wollen. Wir werden das jetzt in der Woche ab dem 14. Januar tun. Dass die EU beim umstrittenen Nordirland-Passus dem Vereinigten Königreich noch einmal entgegenkommt, ist aber unwahrscheinlich. Also lautet die große Frage, was passiert, wenn May die Abstimmung verliert? Wir wollen Neuwahlen haben, fordert Labour-Chef Jeremy Corbyn. Wenn wir sie gewinnen, werden wir sofort mit der EU neu verhandeln. Wir hätten ein anderes Mandat, deswegen wäre die EU für Gespräche offen. Ob ein Premierminister Corbyn erfolgreicher in Brüssel verhandeln würde, sei dahingestellt. Vermutlich wird es im Unterhaus ohnehin keine Mehrheit für einen Misstrauensantrag gegen May geben. Die Brexiteers in der konservativen Partei, die May zuletzt stürzen wollten, werden sich diesmal vor Neuwahlen hüten. Ein Jacob Rees-Mogg outet sich jetzt als treuer May-Fan. Ich bin ein Konservativer und werde unsere Vorsitzende unterstützen. Ich bin ein loyales Mitglied der Partei. Was aber dann? Die Brexiteers hoffen, dass das Vereinigte Königreich die EU dann eben ohne Vertrag verlässt. Viele Ökonomen warnen massiv, auch die Bank von England und ihr Gouverneur Mark Carney. The country is not yet fully prepared for a cliff-edge Brexit. Das Land ist nicht gänzlich vorbereitet für einen abrupten Brexit. Weniger als die Hälfte aller Unternehmen hat sich darauf vorbereitet und weniger als jeder fünfte Kleinbetrieb ist darauf eingestellt. Less than a fifth of small businesses have done so. Die Remainer im Parlament lehnen ebenfalls den Vertrag mit der EU ab. Sie träumen von einem neuen Referendum, so wie auch der frühere Premier Tony Blair. So I think the logical thing is to go back to the people and say you're going to have to give us direction because es liegt in der Logik der Sache, das Volk zu fragen, wie es weitergehen soll. Das Parlament kann sich nicht auf eine Form des Brexits einigen. Jetzt ist klar, was ein Brexit wirklich bedeutet. Our knowledge of what Brexit really means has been vastly enlarged. Aber ein zweites Referendum müsste vom Unterhaus beschlossen werden. Dafür fehlt die Mehrheit. Noch. Vielleicht also wird am Ende die nordirische DUP das Zünglein an der Waage werden. Zwischen London und Brüssel könnte es womöglich doch noch einen verzweifelten Versuch geben, das leidige Problem der Nordirland-Grenze zur Republik Irland zu entschärfen. Mays Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox führte vor Weihnachten allen vor Augen, was auf dem Spiel steht. The question for the House is to weigh it up. Für das Unterhaus stellt sich die Frage, das alles abzuwägen. Es ist Zeit, dass sie erwachsen werden und sich der Wirklichkeit stellen. And it is time they grew up and got real.